Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 113 des Gabelbissen Podcasts. Leider musste ich letzte Woche den Gabelbissen ausfallen lassen, da mich der ach so schlimme Männerschnupfen erwischt hat. Und mit so einer Stimme ist es sicherlich nicht angenehm, wenn ihr mir 30 Minuten oder länger zuhören müsst. Und von daher habe ich mich dann schweren Herzens dazu entschlossen, einfach die Folge ausfallen zu lassen. Ich habe euch zwar über Twitter informiert, doch ich nehme an, nicht jeder von euch wird mir hier folgen. Falls ihr einen Account habt und ihr mir noch nicht folgt, dann würde ich vorschlagen, holt es am besten nach. Und wer keinen Twitter-Account hat, kann das auch über Telegram machen, weil da gibt es auch einen Gabelbissen-Informationskanal. Die Links sowohl zum Twitter-Account als auch zum Telegram-Account findet ihr natürlich in den Shownotes zur aktuellen Sendung. Gut, aber das ist genug zum technischen Geplänkel und zum kleinen Vorwort. Kommen wir zum heutigen Thema. Und da habe ich mir etwas ausgesucht, was wunderbar in die Fastenzeit reinpasst. Denn wenn man so mal in den Kochbüchern nachliest oder im Internet, fällt einem eine Zutat auf, die eigentlich in ja, so gut wie allen Fastenrezepten zu finden ist. Nämlich die Erdäpfel oder auch Kartoffel oder auch Grundbirn genannt. Ja, jetzt fangen wir mal an von den Begriffen her. Woher kommen die überhaupt? Also Österreich ist es ja eher üblich, dass man das Ganze Erdäpfel nennt. Das ist, sage ich mal, der österreichischste Begriff. In kleineren Teilen wird auch Grundbirn genannt und ja, natürlich auch Kartoffel, das ist klar. Es gibt natürlich noch viele andere Bezeichnungen für diese Knolle. Aber ich würde sagen, wir werden einmal jetzt zu Beginn anfangen, uns genauer anzuschauen, woher diese Begriffe kommen, weil das hat nämlich ziemlich interessante Hintergründe, wieso und warum man das gerade so nennt. Fangen wir mal mit der Kartoffel an. Das leitet sich vom italienischen Tartufolo ab, was nichts anderes bedeutet als Trüffel. Und Tartufolo wiederum, ja, das basiert auf dem Lateinischen, auf dem Terrae tuber. Und das wiederum bedeutet ins Deutsche übersetzt nichts anderes als Erdknolle. Erdäpfel, der Begriff, leider, oder der Erdapfel in der Singular, der leitet sich vom Französischen ab, nämlich vom Pomme de terre, das nichts anderes bedeutet als Apfel der Erde. Übrigens, Äpfel, die werden immer wieder mit Gemüse assoziiert, so nur als kleine Seitenbemerkung. Zum Beispiel gibt es also die Pomodoro im Italienischen, also ins Deutsche übersetzt, die Paradeiser oder Tomate. Das hat nämlich auch was mit Apfel zu tun. Pomo ist Apfelfrucht und Doro von Gold. Sprich, die Pomodoro heißt streng genommen ins Deutsche übersetzt nichts anderes als die goldene Apfelfrucht. Und das Interessante ist, und das wusste ich ehrlich gesagt nicht, Erdäpfel oder Erdapfel ist eigentlich der älteste Begriff der dreien für die Kartoffeln. Den hat man überall vorher gekannt und hat man auch verwendet, ist aber dann mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Der Begriff Kartoffel an sich wurde erst viel, viel später in die deutsche Sprache aufgenommen. Erdäpfel kennt man bereits seit dem 11. Jahrhundert und die Kartoffel, glaube ich, erst einige Jahrhunderte später. Last but not least hätten wir noch die Grundbirn oder auch Grumpern genannt. Der Begriff war früher eigentlich sehr, sehr stark verbreitet, ist aber dann ziemlich stark zurückgegangen. Heutzutage wird er eigentlich nur mehr wirklich selten genutzt. Selbst in Deutschland kennt man übrigens den Begriff Grundbirn. Das war auch ein bekannter Begriff, beziehungsweise was ich so in Erfahrung bringen konnte bei meinen Recherchearbeiten, wird er auch heutzutage noch verwendet. Zwar nicht überall, aber in gewissen Teilen von Deutschland, zum Beispiel in Teilen der Pfalz, in Unterfranken, in Baden, im Rheinland, dem Saarland und in Teilen von Schwaben. Nur woher kommt jetzt der Begriff Grundbirn, wenn es den Erdapfel schon gegeben hat, der, wie ihr wisst, der älteste Begriff der dreien war? Das hängt mit etwas ganz Speziellen zusammen. Mit den Erdäpfeln ist nämlich auch Topinambur zu uns gekommen. Otto Binnenbuhr, wer das kennt, weiß oder wer es nicht kennt, dem erkläre ich es jetzt, ist von der Form her eher rundlicher, erinnert von daher mehr an einen Apfel. Und eben in diesen Gebieten hat man dann Topinambur Erdapfel genannt, weil der optisch mehr an den Apfel erinnert. So, den Begriff Kartoffel hat es noch nicht gegeben. Wie nennt man diese Knolle jetzt? Und dann hatte man einfach die Idee, das Ganze Grundbirne zu nennen. Ein bisschen, wenn wir uns ehrlich sind, erinnern ja Erdäpfelknollen durchaus an die Birne. Ja, und von daher ist dann der Begriff mehr oder weniger entstanden. Schauen wir uns jetzt einmal ein paar allgemeine Sachen zum Thema Erdapfel an. Das Faszinierende ist, und das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, weltweit sind sage und schreibe über 5000, ich wiederhole noch einmal, 5000 verschiedene Sorten des Erdapfels bekannt. Und es werden auch laufend mehr. Das kommt nämlich daher, da Landwirte oder halt Züchtungsvereine und Organisationen, die sich mit der Züchtung von Erdäpfeln beschäftigen, immer wieder neue Kreuzungen kreieren, um noch mehr aus der Frucht rauszuholen. Und dadurch wächst der Bestand immer mehr und immer mehr. Die weltweit größte Datenbank an Sorten in einem einzigen Land findet man nicht in Europa. Nein, findet man nicht da. Da muss man nach Südamerika reisen, genauer gesagt nach Peru. Dort in deren Datenbank der aufgezeichneten Erdäpfelsorte sind 100 wilde Sorten und 3800 gezüchtete Sorten registriert. In Österreich gibt es auch einen Verein und gibt es zwei Vereine, kann man so sagen, die mehr oder weniger sich den Erdäpfeln unter anderem verschrieben haben. Ein Verein, der nicht nur der Erdäpfel sich verschrieben hat, sondern auch andere Sachen und Raritäten sammelt, wäre die Arche Noah. Die sitzt im Waldviertel und die haben 200 verschiedene und teils auch vergessene Sorten gesammelt. Da sind wirklich ganz, ganz spezielle Raritäten dabei. Teilweise weiß man eigentlich gar nicht mehr, warum die eigentlich gezüchtet wurden. Der zweite Verein, der in Österreich hauptsächlich für die Saataufzucht ins Leben gerufen wurde und das auch seit vielen, vielen Jahren macht, wird als Saatzuchtverband in Meires ebenfalls im Waldviertel gefunden. Und die sind mehr oder weniger diejenigen, die die Hauptdatenbank an Erdäpfel in Österreich verwalten, von denen man eigentlich am besten das Saatgut beziehen kann. Die Schweizer Kartoffel wird im europäischen Raum in vier Klassen unterteilt. Und das Ganze wird mit Buchstaben bezeichnet, und zwar von A bis D. A steht in diesem Fall für festkochend und D wäre dann der mehlig kochende. Und B und C sind dann halt so die Zwischendinger. Der eine ist halt ist leicht mehlig kochend, primär noch festkochend und der andere dann schon tendenziell mehlig kochend und nur mehr wenig festkochend. Es gibt aber dann auch noch Varianten, wo das Ganze wieder noch mehr gemischt wird. Also es kann durchaus schon sehr, sehr kompliziert werden. Zusätzlich zu diesen Einteilungen gibt es dann noch spezielle Veredelungserdäpfel. Zum Beispiel eigene Varianten, die man primär in der Industrie, zum Beispiel für die Herstellung von Pommes frites verwendet. Es gibt sogenannte Wirtschaftserdäpfel. Die werden primär herangezogen, um Stärkemehl zu gewinnen. Also da geht es leichter zu extrahieren. Es gibt zum Beispiel Futter- oder Pflanzerdäpfel. Das wäre auch noch eine Variante. Futtererdäpfel, man könnte der Mensch schon essen, sind jetzt vom Geschmack her nicht vergleichbar mit denen, die man sonst im Geschäft, am Markt etc. bekommt. Mit Erdäpfel kann man ja extrem viel machen. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich persönlich diese Knolle so sehr schätze, weil die ist sowas von vielseitig. Man kann auf der einen Seite süße Sachen machen, man kann aber auch bekannte Sachen machen. Bei den bekannten oder generell kann man machen, man kann Knödel machen. Ihr kennt das, die klassische Erdäpfelknödel. Man kann aber auch eine süße Fruchtknödel machen, mit einem Erdäpfelteig zum Beispiel. Man kann Püree machen. Aus dem Püree gibt es wieder verschiedenste Varianten, die man daraus machen kann oder wie man das noch weiter veredeln kann. Man kann Kroketten machen, man kann Braterdäpfel machen, man kann Salzerdäpfel machen. Es gibt die Erdäpfelpuffer, es gibt Pommes frites, es gibt Potato Wedges. Man kann Teig machen, sprich Brot backen oder auch Knödel machen, wie vorher erwähnt. Man kann Chips machen, es gibt Erdäpfelschnee. Boah, und ich könnte jetzt noch ewig lang weiterreden, weil es gibt wirklich so viele verschiedene Sachen, die man mit dieser wirklich tollen Knolle machen kann. Ja, die Erdäpfel oder Kartoffel, die zählt übrigens zur Familie der Nachtschattengewächse, wie auch Paradeiser, Paprika oder zum Beispiel auch Tabak. Konsumiert wird aber nicht die Frucht der Pflanze, sondern, wenn man es ganz streng botanisch sieht, verzehren wir ein verdicktes Stängelstück der Pflanze. Interessant ist übrigens, dass die Erdäpfel auch bis zu einem Meter hoch werden kann. Das habe ich auch selbst mal miterlebt. Wir haben bei uns auf der Loggia mal Erdäpfel in einen Kübel eingesetzt und die Pflanze ist wahrlich extrem nach oben geklettert. Hat dadurch leider sehr viel Energie in die Triebe gesteckt. Dadurch war die Ernte, naja, klein. Ein Abendessen für zwei Portionen, für zwei Personen, für das hat es gerade gereicht. Ja. Die Erdäpfel kann sich übrigens auf zwei Arten vermehren. Auf der einen Seite auf die vegetative Art und Weise durch die Knolle oder auf die geschlechtliche Art und Weise, ganz klassisch, wie man es in der Pflanzenwelt kennt, durch Bestäubung. Unsere Erdäpfel vermehren sich primär auf die vegetative Art und Weise. Das hat den Grund, da die Blüten keinen Nektar abgeben und so ist das eigentlich für Insekten eher uninteressant. Aber geschlechtlich werden sie auch in Europa vermehrt und deshalb in der Zucht bei den ganzen Saatgutvereinen. Dann spricht man halt in dem Fall dann von der künstlichen Befruchtung, dass das ja keine Tiere im engeren Sinne machen. Die Knollen dienen aber nicht nur zur Vermehrung für die Pflanze, sie sind auch ein wichtiger Speicher, zum Beispiel für Stärke oder auch andere Inhaltsstoffe wie Wasser, Mineralien etc. Nur, was ist denn jetzt die Frucht? Man, es gibt eine, und das ist, um es ganz genau zu sagen, eine Beere. Und die erkennt man relativ leicht. Die wächst oberirdisch natürlich und die hat eine gelb-grünliche Farbe. Würde ich aber an eurer Stelle nicht essen, weil die ist absolut ungenießbar, denn sie ist, naja, ein bisschen giftig. Die hat nämlich einen ziemlich hohen Anteil an Alkaloiden. Und ja, die verträgt unser Körper halt nicht so wirklich gut. Übrigens, auch die Knollen können giftig werden. Das hängt damit zusammen, wenn ich das Ganze falsch lagere. Bekommen die nämlich zu viel Licht, dann beginnen die Knollen zu ergrünen, somit bilden sich Alkaloide und ja, das ist dann halt nicht mehr wirklich genießbar. Ein paar Tipps zur Lagerung gibt es dann aber später noch ein bisschen mehr. Bevor wir zur Lagerung kommen, habe ich mir gedacht, möchte ich noch ein bisschen Sortenkunde auch betreiben und euch mal ein paar wichtigere österreichische Sorten nennen. Fangen wir mal gleich mit meiner Lieblingssorte an, der Dieter. Die ist quasi der Allrounder der ganzen Erdäpfelknollen. Mit dir kann man wirklich fast alles machen. Man kann Salat daraus machen, Knödel machen, Püree machen, Bratäpfel. Also da geht wirklich so gut wie alles. Von der Größe her gibt es kleine Varianten, aber auch größere. Eine weitere bekannte Sorte wäre der Kipfler. Und das ist ja der Klassiker schlechthin für den Erdäpfelsalat. Hat eher kleinere Knollen, ist dadurch ein bisschen mühsam, das Ganze zu schälen. Ist auch von der Form her nicht vergleichbar mit der Dieter, eher länglich, ein bisschen gebogen. Hat dafür aber ein sehr schön festes und leicht speckiges Fruchtfleisch, würde ich sagen. Und ist somit, wie bereits erwähnt, prädestiniert für den Erdäpfelsalat. Einziger Nachteil, leider nur sehr kurz verfügbar, und zwar kann man die nur von Dezember bis März herum kaufen, weil da haben sie einfach die beste und höchste Qualität. Dann gibt es noch die Sorte Fabiola, die ist eine festkochende Sorte, welche ideal für Bratäpfel geeignet ist und das Charakteristische in der ist, und darum gefällt mir die auch so, die hat so eine schön kräftige rote Schale und einen wirklich wunderbaren Geschmack. Vor allem für Bratäpfel super, weil die hat eine mittelgroße Knolle, kann man schön schälen und ergibt dann wirklich schöne Stücke. Die Romina, das ist der Klassiker bei den Pommes frites und bei den Chips, die wird da primär verwendet, hat eine gelbe Schale mit sehr hellem Fruchtfleisch, ist eine ziemlich frühe Sorte und wird halt wie gesagt gern von der Industrie verwendet. kann man aber auch gerne für Bratäpfel verwenden. Welser, die wird primär dazu verwendet, Stärke zu gewinnen, weil das kann man aus der sehr, sehr einfach rausholen. Teilweise wird die Welser aber auch bei Chips genommen, aber primär wird es in der stärkeverarbeiteten Industrie genommen. Ja, und last but not least hätte ich da in meiner Liste den Hermes. Und der ist ideal für Püree oder Knödel. Schale und Fleisch schön gelblich, wunderbar große Knollen, dadurch tue ich mir wirklich leicht beim Schälen, muss nicht so viel machen. Schön mehlig kochend, also das Nonplusultra würde ich mal sagen, wenn man Knödel machen will oder ein gutes Püree. Vorher habe ich euch ja erzählt, auf die Lagerung kommt es an, weil wenn man es falsch macht, dann erfreut man sich halt nicht so lang an den Erdäpfeln. Da kann man nämlich durchaus einiges falsch machen. Ich fange mal an, was die idealste Bedingung wäre, um eine Erdäpfel wirklich schön lange lagern zu können. Da brauchen wir zunächst mal einen dunklen Raum. Da drin sollten wir so 4 bis 8 Grad Celsius plus haben. Es sollte gut durchlüftet sein und damit sie sich ganz, ganz wohl fühlt, brauchen wir auch noch 90% Luftfeuchtigkeit. Wenn wir das alles zusammenbringen, dann können wir relativ lang, sage ich mal, die Erdäpfel lagern. Also einen guten Winter kann das da locker durchhalten. Da bleiben sie einfach schön saftig, verlieren nicht und ja, bilden auch kein Gift aus. Aber sind wir sie ehrlich, wer schafft das Ganze schon? Darum ein paar Tipps, was passieren kann, wenn einer der Faktoren halt nicht so ganz passt. Ist euer Raum zu warm oder hat er zu viel Licht, dann bildet die Knolle eben das Solanin aus. Das kennen wir von den Paradeisern, ihr wisst, bei den Stängeln, Solanin, auch nicht gerade sehr förderlich für den Körper. Also von daher wirklich immer darauf achten, die schön dunkel zu lagern, weil dann haben wir mal das Problem des Solanins nicht. Würde es ihr zu kalt lagern, zum Beispiel im Kühlschrank, niemals im Kühlschrank reingeben, das sage ich gleich. Wenn ihr mir nämlich das macht, wird die Stärke in Zucker verwandelt, man spricht die Knolle erfriert und dann ist es nimmer mehr genießbar. Also das könnt ihr dann gleich entsorgen, weil das schmeckt beim besten Willen nimmer mehr. Ja, ist es zu trocken, dann haben wir auch ein Problem. Da werden nämlich die ganzen Knollen welk. Und das schaut nicht schön aus und schmeckt auch nicht. Das Gegenteil, wenn es zu feucht ist, das fördert die Schimmelbildung. Und das ist ja auch alles andere als wirklich förderlich für unsere Gesundheit. Daher, für den Heimgebrauch, kauft es nicht gleich 10 Kilo Säcke oder mehr. Bringt es nicht. Lieber kleinere Mengen kaufen, so um die 2 Kilo herum. Und dann halt versuchen, so dunkel wie möglich und halt so kühl wie möglich zu lagern. Ich habe hier bei uns in der Wohnung einen Speiseschrank, wo ich die zum Beispiel im Sommer dann gut für 1 bis 1,5 Wochen lagern kann. Die sind dann eigentlich noch schön genießbar. Natürlich gibt es auch zu Erdäpfel einiges an historischen zu berichten. Bekannt sind die schon sehr, sehr lange. Und zwar kannte man diese Knolle schon bereits ca. 750 vor Christus, sprich 750 vor unserer Zeitrechnung, und zwar in Peru. Das haben Archäologen herausgefunden aufgrund diverser Funde etc. Und die Peruaner züchteten die Pflanze damals schon in Höhen von sage und schreibe 3 bis 4.000 Meter über dem Meeresspiegel. Erst 400 nach Christi Geburt, also dann in unserer Zeitrechnung 400 nach unserer Zeitrechnung, hat die Erdäpfel dann eine Expansion erfahren, und zwar haben dann die Imkers diese Knolle auch gezüchtet und die haben es dann für verschiedenste Sachen verwendet, unter anderem als Grundnahrungsmittel, aber auch für die Medizin. Ja, und die Spanier waren es, die diese Knolle nach Europa gebracht haben. Genauer gesagt, Francisco Pizarro war es, der hat nämlich das Imkerreich, wie soll man das jetzt schön formulieren, sagen wir mal, erobert, um es nicht ganz brutal auszudrücken. Und man vermutet, dass es so um 1564 war, als er es ins spanische Königshaus gebracht hatte. Der damalige spanische König schickte die Knolle dann weiter an den damaligen Papst, das war Pius IV., und der ist nämlich an Gicht erkrankt. Und eben Pizarro pries diese Knolle als Medizin an und somit hat man gedacht, man könne dem Papst helfen. Der hingegen hat die Knolle einpflanzen lassen. Hat es als Zierpflanze verwendet und die Knollen an sich hat er nicht selbst gegessen, sondern die hat er an die Schweine verfüttert. Vom Vatikan aus, also von Rom, ging dann der Siegeszug los, aber zunächst nur als Zierpflanze. Und hat sich in ganz Europa als Zierpflanze verteilt. Außer in Großbritannien. Denn da wurde sie erst 1596 von Sir Francis Drake nach Großbritanniens britische Empire gebracht und dort als Zierpflanze kultiviert. Ihren Siegeszug als Nahrungsmittel, die hat eigentlich die Erdäpfel sehr, sehr spät erst im Vergleich zu dem, seit wann man sie kannte, erreicht. Und zwar vermutet man da, dass es erst im 18. Jahrhundert war, denn da wurde der Anbau der Erdäpfel von vielen Herrschern gesetzlich angeordnet. Egal, ob es jetzt Friedrich der Große von Preußen war, Kaiserin Marie Theresia von Österreich, Zar Nikolaus I. oder auch Ludwig XVI. Es gab dann noch viele andere Herrscher, die das auch per Gesetz angeordnet haben. Nach Österreich kam die Pflanze im Jahr 1588 und da auch wieder als Zierpflanze. Da wurde sie nämlich zum ersten Mal in Wien kultiviert. 1621 findet man dann erste Aufzeichnungen im Stift Seitenstetten, wo es in Klosterschriften mehr oder weniger beschrieben wurde, wie man denn die Erdäpfel in der Küche verwenden könnte. Das Witzige an der Sache ist, in Klosterkochbüchern aus jener Zeit fand die Erdäpfel aber überhaupt keine Erwähnung. Ja, aufgrund der Knappheit von Roggen und Weizen, die Österreich leider erleiden musste, wurde mitten des 18. Jahrhunderts eben von der bereits erwähnten Kaiserin Marie Theresia erkannt, was die Kartoffel eigentlich für Österreich zu leisten vermag und das wäre eine ideale Ergänzung zur Streckung des Teiges. Man könnte sie als Viehfutter verwenden, zur Herstellung von Branntwein einsetzen etc. etc. Und somit musste per Gesetz ab dem Jahre 1767 die Erdäpfel mehr kultiviert werden. Befolgt wurde das Ganze aber nur in den Kronländern, wie zum Beispiel Ungarn oder Tschechien, Slowakei etc. Innerösterreichisch stieß diese Knolle zunächst auf große Ablehnung, da sie angeblich viel zu mühevoll war zum Kultivieren. Darum gab es 1770 nochmal einen Nachdruck vom Kaiserhaus und genau in dem Jahr war es dann auch soweit, wo die Knolle den Weg ins Waldviertel fand, das ist sehr berühmt ist eben für die Kultivierung der Erdäpfel. Aber so richtig durchgesetzt dann, dass man es mehr oder weniger am Speiseplan fand, das war erst im 19. Jahrhundert, also wieder später und genauer gesagt war der Auslöser dann die Napoleonischen Kriege, denn erst dann hat die Bevölkerung die Knolle erst so richtig zu schätzen gelernt. Von da an gab es dann mehr oder weniger einen ständigen Anstieg beim Konsum. Ich habe vorher erwähnt, dass das Waldviertel bekannt ist für die Erdäpfel, doch warum gerade diese Region für Österreich? Das Waldviertel ist ja doch eher rauer vom Klima her, eher mit trockener Luft und ja, für den Ernteertrag zwischen Getreide nicht unbedingt die idealste Gegend. Man, okay, heutzutage mit den hochgezüchteten Getreidesorten, no problem. Damals war es aber ein Problem, da die Sorten noch nicht so robust waren, wie sie heutzutage sind. Die Erdäpfel findet genau in dieser Region ideale Bedingungen. Zum Beispiel die trockene Luft ist ideal, damit diese Pflanze weniger Schimmel ansetzt. Die Böden haben eine wunderbare Feuchte, was diese Frucht braucht, etc. etc. Und es gab zwei Herren, die auf Wunsch von der Kaiserin eben die Erdäpfel stark kultiviert haben. Das war auf der einen Seite Graf Hojo von Isper und Baron Gudenus von Weidhofen an der Theier. Die beiden waren mehr oder weniger die großen Vorreiter, die erkannt haben, was man eigentlich aus dieser Pflanze machen kann und haben es dann dementsprechend stark kultiviert. Man, es könnte aber auch einen anderen Grund gehabt haben, denn Kaiserin Marie Theresia hat eine Prämie ausgeschrieben an all diejenigen, die die Erdäpfel stark kultivieren und vielleicht waren eben der Baron Gudenus und Graf Hojo daran interessiert, die Prämien vom Kaiserhaus zu kassieren. Und von dem Zeitpunkt an, wo die beiden das eben stark kultiviert haben, war kein Ende mehr im Ertrag in Sicht und generell im Verbrauch. Der Ertrag stieg und der Verbrauch stieg. Zu der Zeit hat der Durchschnittsösterreicher pro Jahr, pro Kopf 200 Kilogramm Erdäpfel verspeist. Heutzutage, naja, sind wir gerade mal noch bei einem Viertel, also ein bisschen drüber. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich liegt zurzeit bei ca. 55 Kilogramm pro Jahr. Also ihr seht, um einiges weniger. Hängt auch damit zusammen, da andere Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln etc. auch stark in den Vordergrund gedrängt sind. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es in Österreich übrigens so eine Art, soll man sagen, Erdäpfelkrise. Denn, wie ihr wisst, Österreich war ja bis vor dem Ersten Weltkrieg ein wirklich großes Reich mit den ganzen Kronländern etc. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde ja von den Siegermächten Österreich extrem stark verkleinert, eben um die Gefahr zu bannen, dass wir erneut einen Krieg beginnen. Das war der Grund. Und somit haben wir eigentlich sehr viel Anbaufläche verloren, sei es Tschechien, Ungarn etc. Daraufhin hat dann der Staat Österreich entschieden, die Erste Republik die Produktion verstärkt in Niederösterreich zu konzentrieren, und seitdem wird eben in Niederösterreich stark die Erdäpfel kultiviert. Und man konnte dann die Technik wirklich so stark verbessern, verfeinern, dass der Ertrag massiv gestiegen ist, und irgendwann hat man sogar so geschafft, dass man nicht nur den Eigenbedarf von Österreich selbst decken konnte, sondern auch Erdäpfel noch ins Ausland exportieren. Also man sieht, man kann auch auf relativ kleiner Agrarfläche relativ viel rausholen und das dann sogar noch verkaufen. Gut, ich würde jetzt sagen, das ist aber wirklich genug der Theorie. Man könnte noch viel, viel mehr darüber erzählen. Es gibt so viel noch interessante Fakten, aber das würde dann, glaube ich, den Rahmen der heutigen Folge massiv sprengen. Kommen wir zu den Rezepten, und da habe ich mir heute ausnahmsweise mal zwei rausgesucht. Eins, was eher in die Fastengericht-Richtung geht, eben passend zu dem, was ich ja vor Ostern alles vorhabe. Und das andere ist die klassischste Erdäpfelbeilage überhaupt in Österreich. Da fangen wir mal mit der Fastenspeise an. Und da gibt es dann den Krumpernstrudel. Und für 4 Portionen benötigen wir 500 Gramm Erdäpfel mehlig kochend, eine Zwiebel, 2 Eier, so circa ein Becher Sauerrahm, eine Packung Strudelteig, ein halber Bund frische Petersilie, ihr könnt auch alternativ tiefgekühlte Petersilie verwenden, Salz, Pfeffer und optional etwas Butter. Im ersten Schritt schälen wir die Erdäpfel und kochen die in Salzwasser. Danach wird die Erdäpfel grob gewürfelt und wir lassen das mal abkühlen. Also nicht gleich heiß weiterverarbeiten, sondern mal abkühlen lassen. Zwischenzeit können wir nutzen, um die Zwiebel schön kleinwürfelig zu schneiden und im Anschluss in etwas Butter anzuschwitzen. Alternativ könnt ihr natürlich auch Öl oder Margarine verwenden. Die Petersilie wird gewaschen und fein gehackt. Die Erdäpfel werden dann im Anschluss mit den Zwiebeln, der Petersilie und ca. 2/3 des Sauerrahms vermengt zu einer schönen Masse. Das Ganze schmeckt man dann mit Salz und Pfeffer ab. In einem weiteren Behältnis schlagen wir unsere Eier auf und verquirlen das Ganze ein bisschen. Und das geben wir dann zu unserer Erdäpfelmasse dazu und mischen das nochmal wirklich schön durch. Das Backrohr heizen wir auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze auf. Danach nehmen wir unsere Strudelblätter und füllen die vorsichtig mit unserer Erdäpfelmasse. Also eher so gegen Rand die Erdäpfelmasse verteilen und dann mit dem Geschirr durch einrollen. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal in einer der Strudelfolgen erwähnt. Ja, und im Anschluss wird das Ganze mit etwas geschmolzener Butter eingestrichen, wer möchte. Und danach wird es 20 Minuten im Rohr gebacken. Und dann kann es auch schon serviert werden. Dazu als Beilage meines Erachtens wunderbar ein schöner grüner Salat oder eine wunderbare Joghurt-Topfencreme. Das ist dann mehr oder weniger jedem selber überlassen. Ja, und das zweite Rezept, das ich euch unbedingt noch bei der Erdäpfelfolge vorstellen möchte, ist meines Erachtens der Klassiker an Beilage mit Erdäpfeln in Österreich schlechthin, nämlich die echten Waldviertler Erdäpfelknödel. Und da benötigen wir für 4 Portionen 2 Kilogramm Erdäpfel mehlig. Und da gebe ich euch gleich den Tipp. nehmt bitte keine heurigen. Und ich glaube, in Deutschland nennt man das Jungernte, denn mit denen funktioniert das nicht so gut. Da besser schon länger gelagerte verwenden. Ja, und dann benötigen wir noch etwas Salz. Ja, mehr braucht man eigentlich an Zutaten nicht für diese Erdäpfel. Ich sage euch gleich, sie erfordern durchaus ein bisschen Geschick in der Zubereitung. Also wenn ich auf meinen ersten Versuch zurückdenke, der hat nicht so ganz hingehaut, aber wenn man es öfter macht, dann funktioniert es. Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, kann noch zusätzlich ein bisschen Erdäpfelstärke dazugeben. Für Original macht man es nicht, aber wer will, kann durchaus ein bisschen was reingeben. Es ist jetzt nicht tragisch, aber das Originalrezept sieht das Ganze nicht vor. Ja, nur wie werden die jetzt zubereitet? Ein Drittel der Menge von den Erdäpfeln werden mal genommen und gekocht, mit Schale, danach ein bisschen auskühlen gelassen, geschält und zum Schluss mit der Erdäpfelpresse durchgedrückt. Die restlichen zwei Drittel belässt man roh, die werden geschält und dann ganz, ganz fein gerieben. Also wenn ihr eine Vierkantreibe habt, wirklich mit den kleinsten Stufe, die ihr habt, reiben. Es gibt dann auch noch ein sogenanntes Riebeisel, mit dem geht das noch um einiges feiner. Aber wenn ihr irgendwas habt oder eine Microplane, die geht auch super. Wirklich die kleinste Stufe nehmen, die ihr da habt. Die geriebene Masse kommt dann am besten in eine saubere Stoffwindel hinein und wird fest ausgepresst. Wirklich ganz fest auspressen, dass das Ganze, ich nenne es jetzt mal Erdäpfelwasser, rauskommt. Aber Achtung, das bitte nicht wegschütten, das auffangen in einer kleinen Schüssel, das Erdäpfelwasser komplett. Und das stellen wir dann mal ein bisschen zur Seite, weil da wollen wir haben, dass sich die Stärke absetzt. Also die lassen wir mal absetzen. In der Zwischenzeit vermengen wir mal die rohen mit den gekochten Erdäpfeln, also die Massen, die wir da erzeugt haben. Und danach, wenn wir sehen, dass sich am Boden unserer Schüssel schon die Stärke abgesetzt hat, das sieht man eigentlich relativ schön, weil es wird dann so schön dunkel unten, gießen wir das Wasser vorsichtig ab. Also wirklich vorsichtig abgießen, dass ja wenig Stärke im Abfluss verloren geht. Ja, und diese abgesetzte Stärke, die wir dann in der Schüssel drin haben, die kommt dann zu den Erdäpfeln rein und das Ganze wird dann gut durchgemischt und ja, leicht gesalzen. Danach brauchen wir im Endeffekt nur mehr mit Knödel daraus formen, am besten mit feuchten Händen, die ein bisschen rasten lassen. In der Zwischenzeit bringen wir einen großen Topf Wasser zum Kochen, wie man schon sagt, bei uns im Knödelhäfen drin. Und der wird dann gesalzen, also ganz klassisch, wie ihr es auch von anderen Knödeln oder Nudeln her kennt. Und die Knödel kommen dann da rein und werden dabei 10 bis 15 Minuten gekocht. Aber Achtung, bitte nicht zu stark wallend, eher so, ich glaube, leicht simmernd könnte man sagen. Wenn es zu stark wallend ist, kann es nämlich leider passieren, dass die sich ein bisschen zerkochen. Ja, und dann können sie auch schon serviert werden. Es kann übrigens vorkommen, dass bei den Waldviertler Erdäpfelknödel sich vor allem die rohen Erdäpfel ein bisschen verfärben. Da gab es früher einen kleinen Trick, meines Erachtens nicht notwendig, wenn man es unbedingt hell oder gelblich wieder haben will. Da wurden die rohen Erdäpfelknödel, also die noch nicht gekochten, geschwefelt. Da gab es kleine Schwefelbällchen. Das hat man dann mit dem geschwefelt, dadurch hat sich das Ganze nicht verfärbt. Ist aber jetzt meines Erachtens nicht zwingend. Und mir ist ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich mit den heutigen Erdäpfelsorten passiert, dass sich das irgendwie verfärbt hätte. Ja, das war ja durchaus eine geballte Information rund um die tollste Knolle der Welt. Wie bereits erwähnt, man könnte da eigentlich noch viel, viel mehr darüber erzählen. Sollte es noch Fragen von eurer Seite zu den Erdäpfeln geben oder solltet ihr die Tipps zu den Knödeln benötigen oder auch zum Krumpernstrudel, so könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Bevor ich zum Ende der heutigen Folge komme, möchte ich noch ganz, ganz kurz etwas Administratives erwähnen. Und zwar wird es in nächster Zeit beim Gabelbissen eine neue Rubrik geben. Und zwar die Gabelbissen Basics. Gabelbissen Basics ist ähnlich dem Gruß aus der Küche. nur werde ich bei den Basics wirklich, der Name vermuten lässt, einfache Sachen machen. Und damit möchte ich mich wirklich an Einsteiger beim Kochen richten, die, oder sagen wir so, denen die bisherigen Rezepte ein Gabelbissen zu aufwendig waren. Oder möchte ich generell Rezepte bringen, die in vielen anderen Gerichten Verwendung finden, wie sei, oder als Beilagen, die man wo verwenden kann. Also wirklich einfache Sachen, die man schnell machen kann und die sich halt primär an Einsteiger, Wiedereinsteiger oder Anfänger im Bereich Kochen richten. Mehr dazu dann in einer der nächsten Sendungen, da werde ich das ganze Konzept dann ein bisschen genauer vorstellen. Gut, da würde ich sagen, kommen wir wirklich zum Ende der heutigen Sendung. Ich sage immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.